Ja, also dies hier wird jetzt ein Workshop zum Thema allgemeine Semantik. Dabei werde ich, das ist eine fünfteilige Reihe heute, die erste Veranstaltung mit dem Titel Fünf Sprachdummheiten und eine Einführung in Erkenntnistheorie. Der gleiche Workshop, den gleichen Workshop werde ich auch im Occupy Camp in Münster abhalten. Dafür ist das hier sozusagen, könnte man fast sagen, so eine Art Übungslauf jedes Mal. Das Ganze habe ich so geplant, dass ich immer einsteige mit einem kleinen Vortrag oder mit einer kleinen, dass ich halt für einige Minuten ein bisschen was erkläre. Und dann anschließend gehen wir über in eine allgemeine Diskussionsrunde und vertiefende, halt um das Thema zu vertiefen. Okay, also womit ich hier jetzt einsteigen werde, sind jetzt erstmal die sogenannten fünf Sprachdummheiten. Beziehungsweise, nee, dann machen wir das anders. Also, oft werde ich gefragt, was ist denn jetzt allgemeine Semantik oder worum handelt es sich dabei? Ich werde jetzt mal versuchen, ganz kurz eine schnelle Definition abzugeben oder zumindest so ungefähr zu erklären, worum es sich bei allgemeiner Semantik handelt oder was das für ein Thema ist, was damit abgedeckt wird. Man könnte sagen, dass die Bezeichnung allgemeine Semantik oder General Semantics, wie es im Original heißt, der Begriff ist geprägt worden von Alfred Korzybski in den 30er Jahren, in den 1930er Jahren. Dass es ein bisschen eine verunglückte Formulierung ist, weil bei dem Wort Semantik, das heißt ja klassischerweise, geht es dabei um die Wortbedeutung, um die Bedeutung von Wörtern, dass man das, dass man sich damit befasst. Und deswegen ist es so, dass viele, viele Leute, die den Begriff allgemeine Semantik hören, dabei den Eindruck haben, es geht dabei hauptsächlich um Sprache oder nicht nur hauptsächlich, sondern nur um Sprache. Es ist allerdings so, dass Sprache zwar ein wichtiger Teil dabei ist, aber es geht eigentlich auch über Sprache hinaus, weil es beschäftigt sich generell mit dem, dass man sich damit beschäftigt, wie wir als Menschen unsere Umwelt wahrnehmen, wie wir diese Wahrnehmung verarbeiten, gedanklich und anschließend, wie wir darüber sprechen und so weiter. Also die ganze Kette von der Wahrnehmung bis hin zur Abstraktion, bis hin zur Unterhaltung über diese Wahrnehmung. Okay. So, das klingt natürlich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt und seltsam. Deswegen fange ich mal an mit diesen sogenannten fünf Sprachdummheiten. Das habe ich schon mal an anderer Stelle habe ich schon darüber gesprochen. Das Ganze ist ein ganz guter Einstieg in das Thema oder so ein gewisser. Ja, naja, eigentlich handelt es sich bei den fünf Sprachdummheiten um so ein paar Faustregeln, die noch nicht weit in die Tiefe gehen, noch nicht viel spezifisch darauf eingehen, auf die Strukturen, die wir vorfinden, sondern eher eine relativ oberflächliche Betrachtung sind. Aber gleichzeitig vermittelt das schon mal, wie ich finde, einen ganz guten Eindruck dafür, wie man, worum es hier gehen soll. So. Na, ich glaube, an einem Einstieg muss ich nochmal arbeiten bis zum Donnerstag, aber ich weiß nicht. Ich hab's schon prozentual aufgeregt. sein. Also wunderbar und man kann dir auch sehr gut folgen. Muss halt nur vielleicht ein bisschen ruhiger werden und dann klappt es schon. Cool. Okay, fange ich einfach an mit den sogenannten 5 Sprachdummheiten. Und die erste davon ist, da geht es darum, also wir können erstmal schauen in der Sprache, besonders wenn man jetzt die geschrieben, also man kann ja die geschriebene Sprache, man kann ja heutzutage mit Computern Texte einlesen, auf diese Weise eine Stichprobe erstellen von geschriebenen Texten und auf diese Weise Worthäufigkeiten ermitteln, welche Wörter wie oft vorkommen. Und da bin ich mal interessiert, was du jetzt glaubst oder Sirius, welche Wörter denn wohl am häufigsten benutzt werden in der deutschen Sprache? Welches Wort es ist oder welcher Typ von Wörtern, die am häufigsten vorkommen? Jetzt in zwischenmenschlichen Gesprächen. Generell in der Sprache, vor allem in der geschriebenen Sprache, aber es wird in der gesprochenen Sprache wahrscheinlich nicht viel anders aussehen. Es ist halt leichter, in der geschriebenen Sprache es zu ermitteln, weil man ja die Texte einfach durchsuchen kann, computergeschützt. Ja, ist eine gute Frage, welche Wörter das sein sollen. Ne? Wenn man sich nicht unbedingt damit befasst, würde man nicht unbedingt eine Lösung haben, ne? Also keine Ahnung. Also ich bin da überfragt. Ja, ich kann es noch mal ein bisschen vereinfachen vielleicht, wenn du Englisch sprichst. Im Englischen ist es ein bisschen leichter festzustellen. Was meinst du, was das am häufigsten gebrauchte englische Wort ist, was am häufigsten vorkommt? Wahrscheinlich. Ich? Oder? Nee, das am häufigsten gebrauchte englische Wort ist the. Das macht ungefähr 6% aller Texte aus. Also das ist der bestimmte Artikel. Im Deutschen haben wir ja der, die, das und dann noch verschiedene Formen davon, grammatisch bedingt. Und im Deutschen macht der bestimmte Artikel sogar etwa 9% aus der geschriebenen Texte. So, warum ist das jetzt eine Sprachdummheit? Ja, das wird dadurch vielleicht klar, wenn man sich überlegt, was macht denn der Unterschied aus, wenn man jetzt den bestimmten Artikel benutzt, der, die, das? Dazu, wenn man den unbestimmten Artikel benutzt, ein oder eine. Wenn ich zum Beispiel sage, die Antwort, das Problem, die Wahrheit, die Ursache und so weiter. Im Vergleich dazu, wenn ich sage, eine Antwort, ein Problem oder die Probleme und so weiter. Also, was ich sagen will, ist Folgendes. Ja, genau, komm mal auf den Punkt. Wenn man jetzt den bestimmten Artikel gebraucht, wenn man zum Beispiel sagt, was ist die Antwort? Oder was ist das Problem? Oder was man ständig hört, ist, das Problem ist und so weiter. Dann behauptet man ja sozusagen, so unter der Hand, so ohne da genau drauf zu achten, behauptet man ja, dass es das Einzige ist. Dass es nur eine Antwort gibt, dass es nur ein Problem gibt und so weiter. Wenn man jetzt diese Antwort gefunden hat oder wenn man dieses Problem gelöst hat, dann würde man denken, ist die Sache auch erledigt. Dann hat man es gelöst und dann ist alles gut. Und man stellt allerdings fest, dass in der wirklichen Welt das meistens ja nicht so ist. Es ist so gut wie nie, dass es wirklich nur ein Problem gibt oder nur eine Antwort auf eine Frage oder nur eine Ursache für irgendeine Entwicklung. Meistens sind es mehrere und was meines Erachtens häufig vorkommt, ist, dass dadurch, dass man das so behandelt, dass man sagt, was ist das Problem oder so weiter, dass man halt wirklich immer nur nach einem sucht und denkt und dann alles darauf verkürzt. Und das kann natürlich, also das verursacht dann natürlich eine ganze Latte an Problemen, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Ja, ja, also wird halt auf den Punkt hinaus, dass wir es uns halt vereinfachen in der Hinsicht, dass wir halt nur eine Sache fokussieren und alles, was damit zusammenhängt, zusammenliegend ist, ja, was ja nicht nur das eine, sondern ein Ganzes ist, ja, dass wir da in der Hinsicht uns sprachlich nicht richtig ausdrücken. Und es vielleicht auch nicht auf den Punkt bringen, ja, was Ursache und Wirkung ist. Ja. Zum Beispiel, ja. Es ist ja, also natürlich ist es jetzt oberflächlich erstmal ein sprachliches Phänomen. Aber wenn man sich mal überlegt, ist es ja so, dass sich ja Sprache und Denken sich ja gegenseitig sehr stark beeinflussen und bedingen. Und ich würde sagen, dadurch, dass man das so oft so benutzt in der Sprache, dass es sich auch auf den Denkprozess auswirkt und dass man dann auch tatsächlich so denkt, dass es nicht nur eine bloße Schludrigkeit ist der Sprache, dass man sagt, was ist das Problem, sondern dass man sogar das halt verinnerlicht hat in den Denkmustern, dass man wirklich nach dem Problem sucht. Und sich gar nicht erst vorstellt, gar nicht erst in Erwägung zieht, dass es vielleicht nur eins von mehreren sein können, die ja auch zusammenwirken und so weiter. Und und dann entstehen dann halt solche Sachen, dass man das Problem glaubt, identifiziert zu haben, das dann irgendwie löst oder irgendeine Behandlung sich überlegt und dann klappt das aber alles nicht. Man merkt, es läuft immer noch nicht vernünftig und dann stellt man erstmal fest, oh, es gibt ein neues Problem oder vielleicht hat es das vorher auch schon gegeben und wenn man das von Anfang an berücksichtigt hätte, dann wäre man vielleicht schon direkt viel weitergekommen und wird nicht halt immer, man hat sonst immer so diesen Eindruck so, oh, an der einen Seite habe ich jetzt was geflickt und an der anderen Seite läuft es jetzt wieder rein sozusagen. Ja, ja. Ja, die Sache ist sowieso, dass die Leute sich auf viel zu wenig den Kopf machen, wo das eigentliche Problem liegt oder halt die Probleme, ne? Und sich mehr oder weniger auf eine Sache fokussieren, wie zum Beispiel jetzt Finanzkrise, ja. Dass da mit der Finanzkrise etliche Sachen zusammenhängen. Der Mensch geht halt immer den rechtesten Weg für sich, auch im Denken. Ne? Im Denken und im Handeln. Wie ich auch schon gemerkt habe, nicht anders. Ja, und wie ich halt finde, ist es halt ein guter Anfang, besonders das mit dem bestimmten Artikel und unbestimmten Artikel, ist relativ. Das ist halt was man sich leicht verdeutlichen kann, womit man anfangen kann, auch seinen eigenen Sprachgebrauch und sein eigenes Denken Stück für Stück zu beeinflussen und zurechtzurücken. Einfach indem man drauf hört und drauf achtet, versucht drauf zu achten, sowohl bei anderen Leuten als auch bei einem selbst. Wann benutze ich jetzt den bestimmten Artikel? Oder wann hat jemand den bestimmten Artikel benutzt und ist der überhaupt passend an der Stelle? Und man wird meiner Erfahrung nach sehr schnell merken, dass er so gut wie nie wirklich passend ist. Und dass meistens, wenn er benutzt wird, das einfach nur, dass man eigentlich viel besser entweder den Plural benutzen müsste, also in der Mehrzahl sprechen müsste von mehreren Problemen und so weiter, oder aber den unbestimmten Artikel halt sagen würde, ein Problem oder wie auch immer. Und ist eigentlich eine ganz gute Beschäftigung, die man sich so nebenbei, wo man halt nebenbei mal drauf achten kann. Ja. Und mit der Zeit wird man dann merken, beziehungsweise irgendwann merkt man das dann bei sich selbst. Also so habe ich das zumindest die Erfahrung gemacht. Irgendwann merkt man sich dann bei sich selbst, dass man sich dann schon automatisch korrigiert, dass man dann sagt, so, ich merke das immer noch, also ich meine, ich habe immer noch so, dass ich das ständig selbst sage, aber dann meistens höre ich das sofort und dann sage ich irgendwie, ja, das Problem ist, und dann sage ich so, nee, warte mal, ein Problem ist, oder was Problem, mhm. was ich, was und so weiter halt, dass man das ein bisschen anders formuliert. Man kann sich auch gut, wenn man mal ein bisschen Zeit hat und Langeweile, sich irgendeinen Politiker oder so rausnehmen oder irgendjemand anderen, irgendeine eine öffentliche Person, wo die man vielleicht nicht gerade sehr sympathisch findet, und sich das dann anhören, was die sagen, eine Rede oder so. Und diskutieren, argumentieren. Ja. Genau, und dann halt einfach nur darauf achten, wann benutzt er jetzt der oder die oder das? Und passt das da überhaupt hin? Gehört das da überhaupt hin? Und wäre es nicht vielleicht besser gewesen, hätte er ein oder eine gesagt? Oder aber hat er oder sich überlegen, hat er das überhaupt bewusst so gewählt? Oder hat er das wahrscheinlich einfach nur automatisch? So, also als automatisch. Ja, also du, so wie ich dich jetzt verstehen will, willst du halt den Workshop dazu nutzen, dass wir nicht unbedingt aneinander vorbeireden. Ja. Und Dinge auf den Punkt bringen, anstatt irgendwie, dass wir es aus falsch darstellen, ja. Um so im besseren Dialog miteinander zu kommunizieren, ja. Ja, genau. Ja. So, also ich glaube mal, dass mit dem bestimmten Artikel jetzt erstmal schon mal ein bisschen klar geworden ist. Auf jeden Fall. Deswegen gehe ich jetzt zum nächsten Punkt über. Und das ist die sogenannte Reifikation. Reifikation ist ein Wort, das heißt übersetzt das könnte man übersetzen mit Versachlichung oder Verdinglichung oder Vergegenständlichung. Okay. Dazu möchte ich eine kleine Übung hier machen als Beispiel. Das nennt sich die Weisheitsmaschine. Ich werde bei Gelegenheit das Ganze auch noch in digital umsetzen, sodass man das als Computerprogramm ausprobieren kann. Im Moment habe ich das leider nur analog hier mit Papierschnipseln und so weiter, okay. Wie ich das im Workshop dann auch einsetzen werde. Deswegen müssen wir das jetzt ein kleines bisschen improvisieren. Okay. Ich beschreibe mal kurz, wie das Ganze aussieht. Auf der einen Seite habe ich hier einen Lückentext, also einen Text, mhm. wo ein paar Lücken gelassen worden sind. Dazu habe ich noch so eine Schablone aus Pappe, die man da drüber schieben kann, sodass man den Text gar nicht lesen kann, sondern nur die Lücken okay. hat, wo man dann was eintragen kann. Und auf der anderen Seite habe ich einen Beutel mit Begriffen, aus dem man jetzt einfach zufällig ein paar Begriffe zieht. Es werden 16 Begriffe gebraucht für den Text. Ich kann jetzt einfach mal, ich meine, ich kann jetzt schlecht den Beutel rüberreichen und dass du da welche rausziehst, deswegen kann ich zwangsläufig nur die selbst... du kannst halt selbst ziehen, ja genau, selbst ziehen, genau. Ja gut, dann werde ich jetzt mal hier ein paar Begriffe ziehen. Ich werde die dann jeweils einmal vorlesen schon mal und dann kannst du dir ja schon mal ein bisschen überlegen, worauf das Ganze vielleicht herauslaufen wird. Mhm. Okay, was haben wir hier? Konformität. Logik. Liebe, Tradition, Entdeckung, Sicherheit, Unterwerfung, Demut, Wissenschaft, Vielfalt, Einfachheit, Vitalität, Versuchung, Organisation, Verwirrung, einen noch, Technologie. So, okay. Jetzt habe ich hier 16 Begriffe, ich kann die nochmal alle nach der Reihe nennen. Konformität, Logik, Liebe, Tradition, Entdeckung, Sicherheit, Unterwerfung, Demut, Wissenschaft, Organisation, Vielfalt, Einfachheit, Vitalität, Versuchung, Verwirrung, Technologie. Bin ich gespannt. Ja, schon einen ersten Kommentar zu diesen Begriffen oder irgendwas? Ja, könntest du, ich weiß nicht, ja, ich kenne den Text halt nicht, ne? Könntest vielleicht noch einige hinzufügen? Unterdrückung, Hochmut, Hass, Intoleranz, Rebekt, Ich habe noch eine ganze Reihe an weiteren, das sind jetzt halt 16, die ich gezogen habe. Insgesamt, ich weiß gar nicht, wie ich mich da insgesamt habe, vielleicht 30 oder so, nee, mehr. Okay. Jeden Fall, man kann halt, also der Witz an der ganzen Sache, das wirst du gleich sehen, was der Witz an der ganzen Sache ist. Aber ich werde jetzt einfach mal diese 16 Begriffe, die ich hier habe, die ich gerade vorgelesen habe, die mische ich jetzt nochmal kurz und dann trage ich die in den Lückentext ein und anschließend lese ich den fertigen Text vor. Also die Stichworte sind auf jeden Fall schon mal gut gewählt. Ja. Also du gehst da jetzt her und ziehst da halt. So, ich habe jetzt diese Begriffe nochmal gemischt. Stichworte. Ah, okay. Und dann habe ich dir den Text eingetragen. Es ist ganz interessant geworden diesmal, aber ich lese ihn jetzt einfach mal in Gänze vor. Einfachheit und Unterwerfung. Ohne Vielfalt gibt es keine Konformität. Wir nähern uns einer Zeit, in der Sicherheit nicht mehr länger den Kräften der Logik standhalten kann. Bis jetzt haben Leute sich mit bloßer Technologie zufrieden gegeben. Doch nun müssen wir über Wissenschaft hinausgehen und Vitalität anstreben. Denn wir sollten nie vergessen, dass die grundlegende Kraft hinter Organisation nicht Demut, sondern Tradition ist. Und natürlich wissen wir alle, dass das Zusammenwirken von Einfachheit und Versuchung unweigerlich zu größerer Liebe führt. Das Zeitalter der Verwirrung hat begonnen. Auf welcher Seite stehst du? Ja, genial. Ja, also du hast es vielleicht schon erkannt, worum es hier geht. Es geht, oder sag mal, was meinst du, hast du es erkannt, worum es hier geht, oder hast du eine Ahnung? Man hat die einzelnen Wörter jetzt auf jeden Fall schon rausgehört und es ist ein gutes Spiel mit Wörtern, die dann halt in einer verschiedenen Art und Weise, wie sie halt gezogen werden, immer einen neuen Denkanstoß von dem, was in welcher Reihenfolge die Wörter in dem Text vorkommen, einem geben. Und ja, finde ich nicht schlecht. Ja, der Witz an der ganzen Sache ist halt folgender, dass man relativ zufällig die Wörter zieht und dann einsetzt. Und dass dann dabei ein Text herauskommt, der irgendwie wo man zumindest glauben könnte, das ergibt irgendeinen Sinn oder da irgendeinen Sinn herauslesen könnte. Sinn, ja, genau. Was halt daran liegt, dass diese Begriffe, die man da gewählt hat, dass die sehr unscharf sind. Das sind halt alles sehr allgemeine, die sind extra so gewählt. All diese Begriffe, die da vorkommen, sind recht allgemeine beziehungsweise abstrakte Begriffe, die so ohne Zusammenhang gesehen nicht wirklich schon eine Bedeutung haben, sondern die erst ihre Bedeutung kriegen in einem bestimmten Zusammenhang. Ah, genau. Und dadurch, dass man die zusammensetzt, ich meine, manchmal sind da so ein paar Sachen, die ein bisschen komisch, die nicht so viel Sinn ergeben, zum Beispiel, dass hier irgendwie mit der grundlegenden Kraft hinter Organisation nicht Demut, sondern Tradition ist. Aber Er hört sich aber trotzdem an, als ja, als wie du sagtest, als würdest ja von dem, was der Text halt wiedergibt, ja, Sinn machen halt, ne? genau, und das ist halt Auch das so. grammatikalisch, ja. Ja. Ja, das mit dem Grammatikalischen, da musste ich halt gucken. Ich habe halt, deswegen sind halt die Begriffe, die in dem Beutel sind alle weibliche Begriffe, Okay. also vom grammatikalischen Geschlecht her, was dann einfach daran liegt, dass mich das gut einsetzen kann. Okay. Es ist halt interessanterweise tatsächlich so in der deutschen Sprache, dass die meisten Begriffe, die in diese Klasse fallen, sage ich jetzt mal so, dass die weiblich sind, aber es gibt auch genauso sächliche und männliche. Aber ich habe halt die halt nur jetzt weibliche gewählt, halt der Einfachheit halber, um das einsetzen zu können. Also auf diese Weise kann man schon mal einen guten, das ist aber vielleicht schon mal eine gute Faustregel, worauf man hören könnte, wenn das irgendwas mit die ist. Irgendwie die Demokratie, die Freiheit und so weiter. Aber es gibt halt, wie gesagt, auch zum Beispiel das System oder so. Also es gibt schon einige andere auch. Das ist halt was man beobachtet, was häufig auch zum Beispiel in der Politik oder so stattfindet. Das Man wollte ich hat gerade sagen. endlose. Rhetorik mit ja sich auch über Menschen, ne, durch die Rhetorik der in Anführungszeichen nicht so gebildeten Schicht eher vorzugeben, dass es was Besonderes ist, dass man jemand Besonderes ist, entsprechend hervorzuheben, ja, sich über andere zu stellen. Und ja, das zeigt das Beispiel, zum Beispiel, was du da gebracht hast, recht gut. Ja. Und kombiniert mit Rhetorik, ist es, ja, wie man halt auch im Zweiten Weltkrieg schon gesehen hat oder halt im Dritten Reich, ne? Wenn unser ADH seine grandiosen Reden gehalten hat und damit halt alle eingewickelt hat. Und heute läuft es anders, ne? Ja, aber es kann zum Beispiel sein, dass Politiker oder wer auch immer, es kann auch eine Stammtischdiskussion sein, dass da eine endlose Diskussion geführt wird über Freiheit oder über Demokratie. Und es kommt einfach nicht zum Punkt und am Ende sind alle genauso schlau wie vorher auch und keiner ist von seiner Richtig. Position abgewichen und jeder glaubt sich im Recht. Genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine ähnliche Diskussion hättest über einen Löffel oder so, dann ist es was ganz anderes, weil du kannst dann den Löffel aufheben und du kannst dann herumreichen, du kannst ihn dir genau anschauen und so weiter. Das ist ein Gegenstand, den du untersuchen kannst, den du fassen kannst. Aber Demokratie zum Beispiel ist kein Gegenstand, den man fassen kann und wird aber leider häufig so benutzt oder so behandelt, als wäre es das. Menschen benutzen halt oft solche Begriffe mit so einer Sicherheit und mit so einer Genau, Absolutheit als obwohl sie überhaupt nicht eigentlich wissen, was es überhaupt bedeutet, was Demokratie ist, im griechischen Ursinne, ne? Und reden halt von Sachen, wovon sie eigentlich keine Ahnung haben, wie so oft. Ja, und ja, wenn man das dann halt noch gut mit Rhetorik verpacken kann, dann und man sich sprachlich gut ausdrücken kann und einem anderen oder anderen Menschen versucht halt was vorzumachen und sich über sie zu man da halt gut Karten, ne? Ja. Ja, also das wäre dann halt die zweite. Allerdings, übrigens kommt das sehr häufig, kommt die Replikation, das kommt sehr häufig vor in Verbindung mit dem bestimmten Artikel. Also, man sagt meistens, findet man, dass Leute darüber diskutieren, was ist die Freiheit oder die Demokratie und so weiter, und nicht eine Demokratie oder eine Freiheit oder wie auch immer. Zum Beispiel, gerade wenn man jetzt mal das Beispiel nimmt, Demokratie, kann man da wirklich davon sprechen, die Demokratie, als ob es da nur eine Form von gäbe, wobei es wahrscheinlich erstmal, ich würde sagen, meistens wird damit erstmal so eine Art Idealbild verknüpft, das noch gar nichts darüber aussagt, wie man das jetzt überhaupt umsetzt. Ja, also wenn du Menschen auf der Straße fragen würdest, was ist Demokratie, ja, dann werden sie sagen, ja, Demokratie sind freie Wahlen. Demokratie ist, dass ich hingehen kann und sagen kann, was ich will. Dass ich frei bin, in dem Sinne, dass ich überall hinreisen kann. Ja. Aber was der eigentliche Grundgedanke von Demokratie ist und ja, wenn die Menschen wüssten, was Demokratie wirklich ist, ja, zum Beispiel hier in Europa, als auch zum Beispiel in Amerika, ja, dann wäre es schon erschreckend, wenn sie merken, dass sie in gar keiner Demokratie leben, ja, sondern dass Politik und Wirtschaft alles diktieren. Ja, generell würde ich sagen, aber da komme ich da schieße ich schon ein bisschen auf einen weiteren Punkt hinaus. Generell die Problematik, wenn jemand glaubt zu wissen, was Demokratie ist, egal, das ist schon das kann man halt nicht wissen, das muss man definieren, jeweils in einem jeweiligen Zusammenhang. Das ist halt kein statischer Wert, den man irgendwo wiederfindet, irgendwas, wo man sagen kann, so, das ist Demokratie. Also man kann natürlich sagen, gut, wir nennen jetzt dies und das Demokratie. Ja, aber ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, dass halt mitunter die Menschen halt von Sachen mitunter reden, ja, wobei sie gar nicht wissen, was es überhaupt im Endeffekt bedeutet. Ja. Hallo Jean. Und ja, servus. Ja, grüß euch, guten Abend. Ach, ja, hört sich an wie der Alfred fast. Bist du der Alfred? Nee. Hallo? Nee, also Jean ist nicht der Alfred. Jean ist nicht der Alfred, okay. Ja, weil Alfred war ja auch, glaube ich, Österreicher, ne? Vor zwei Wochen. Hat sich fast genauso angeschaut. So. Ja. Nun ja, aber ich mache mal weiter mit dem nächsten Punkt. Punkt. Oder. Auf jeden Fall. jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht. Entschuldigung. Ach so, gut. Also wir hatten den bestimmten Artikel, wir hatten Reifikation. Als nächstes kämen Dualismen. Also es ist halt diese Einteilung der Welt in zwei Kategorien, gut und schlecht, schwarz und weiß und so weiter. Ja. Ist auch etwas, was man ständig findet, und wenn man mal auch nur kurz drüber nachdenkt, meiner Meinung nach findet man schnell raus, dass es einfach nicht der Fall ist, dass es eigentlich viele Graustufen gibt, die man eigentlich berücksichtigen müsste, und dass diese Einteilung ist einfach eine Vereinfachung, die man vielleicht vornimmt, die vielleicht in begrenztem Rahmen auch seinen Sinn haben kann, aber man muss sich halt dabei bewusst bleiben, dass es nicht das ist, wie es wirklich ist, sondern dass es halt jetzt die Analyse ist, die ich treffe. Oder wie sie mir vordiktiert wird, wie sie zu sein haben soll. Ne? Ja, oder das kommt dann natürlich noch dazu. Ja, von wegen alles in Steilen, arm und reich, rechts, links und so weiter. Ja. Genau, also das ist halt, also man stellt halt hin so zwei sich gegenseitig komplett ausschließende Kategorien Ja, und ich meine, wie kann man damit umgehen? Das ist eigentlich relativ einfach dabei, dass man halt, wie ich gerade schon sagte, sich das ins Bewusstsein ruft und dass man halt auch immer auf die Abstufung eher achtet und nicht versucht, sich da zurückzunehmen, wenn es darum geht. Zwei Sachen. Halt das immer auf diesen. Also wir sind leider, oder wie auch immer, also wir haben diese Tendenz einfach, wir haben das von klein auf mitgekriegt, dass man das halt einfach so macht. Und das hat natürlich auch, irgendwie ist es wieder eine Abstraktionssache, die sicherlich auch ein Teil unserer Intelligenz, sage ich jetzt mal so, als Menschen ist, ohne die wir nicht so weit gekommen sind, wie wir jetzt sind. Nur es hat halt alles seine Grenzen und da muss man halt auch dann aufpassen, dass man da nicht, ich meine, dadurch entstehen dann halt solche Vorurteile und so weiter häufig. Genau. Ja, aber es wird uns durch die Medien und so weiter, durch die Gesellschaft von klein auf, auch in der Schule, ja, wird es uns beigebracht. Ne? Richtig und falsch, ja. Richtig und falsch ist immer, liegt im Auge des Betrachters, wobei natürlich der gesunde Menschenverstand einem sagt, ne, was richtig und was falsch ist. Aber wie du sagst, wenn mit Vorurteilen uns da gearbeitet wird und die Menschen sich gegeneinander aufhetzen lassen, ja, dann ist es so, wie du sagst, ne? Schwarz und weiß. Ne? Ja. Sein oder nicht sein. Ne? Ja, ich meine, gerade gut, dass du das Beispiel anbringst mit richtig und falsch, das finde ich, also da gerade mit den Wörtern sollte man total vorsichtig sein oder sich vielleicht überlegen, die komplett rauszunehmen und vielleicht lieber von passend und unpassend zu sprechen. Weil richtig und falsch, da verknüpft man dann gerne irgendwie so eine moralische Entität mit irgendwas Übergeordnetes, an der man sich irgendwie orientieren könne oder so, was irgendwie auch wieder, das ist dann auch wieder eine Form von Reifikation letztlich. Also da, auch wenn man sich mal Religionen und so weiter anschaut, da wird das ja dann sogar projiziert auf irgendein höheres Wesen, was irgendwo in den Wolken schwebt, was angeblich das festlegt, was richtig und falsch ist. Ja, wenn man sich halt die Natur anschaut oder wenn man versucht, da irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen, da gibt's halt keinen richtig oder falsch. Es gibt halt andere Sachen, die man benutzen kann. Also in vielen Fällen, also in den meisten Fällen meiner Erfahrung nach, ist man ganz gut bedient mit Wörtern wie passend und unpassend. Und viel besser, damit trifft man es auch meistens viel besser, als wenn man jetzt sagt, richtig und falsch. So, ich meine aber, wie mit all den Sachen ist es halt häufig so, dass man halt, dass es halt alte Angewohnheiten sind, aus denen man schwer rauskommt und sich immer wieder selbst dabei erwischt, dass man dann doch wieder solche Sachen vornimmt. Aber es ist halt ein Prozess, keiner kann sich von heute auf morgen umprogrammieren, sag ich jetzt mal. Ne? Ja, weil das, wie gesagt, von klein auf uns beigebracht wird. Ja, und ja, das ist halt auch das Problem, Sachen als Verschwörung, ne, also so wie wir es kennen, als Verschwörung gleich abzutun, ohne, nur weil man es dauernd irgendwie vorgekaut bekommt, ja, dass es so und so zu sein hat, und ja, das ist, wie gesagt, das hängt schon mit der Erziehung und mit der Ausbildung in der Schule zusammen. Und ich denke, das ist auch entsprechend gewollt. Ja. Ja, und deswegen haben wir auch die Probleme, die wir haben. Ja, ja, inwiefern es gewollt ist oder nicht, ist wieder eine ganz andere Sache. Da könnte man sich auch nochmal ewig drüber unterhalten. Letztlich ist das auf alles nur eine Spekulation, weil du kannst es nicht wissen. Richtig. Aber ja, Gut, also ich denke, wir ja, haben sagen wir so, schon lange. Der gesunde Menschenverstand. Ich denke, es ist halt wie vorhin schon mit dem. Ich bin ja eingestiegen mit dem bestimmten Artikel. Ist es wieder was, wo man sagen kann, es gibt nicht nur eine Ursache, beziehungsweise auch mit dem, das kann man jetzt auch zu entweder oder. Ist es gewollt oder ist es aus Versehen? Und da stellt man das so hin, als wäre es entweder oder, aber wahrscheinlich ist es eine Kombination aus beidem. In einzelnen Teilen ist es vielleicht bewusst irgendwie geplant, in anderen Teilen passiert das einfach durch Nachlässigkeit oder durch die schlechte Qualität des Bildungssystems, und das ist dann wieder, da kann man wieder und so weiter, aber wie gesagt, da will ich jetzt gar nicht so lang drauf eingehen. Da werden wir wahrscheinlich noch viel Gelegenheit zu haben. Ja. Gut, ich mache einfach mal weiter mit dem nächsten. Das sind die Absolutismen, die wieder so ein bisschen so ähnlich sind wie das davor. Nur da geht's halt darum, halt solche Wörter wie alle, niemand, immer, nie, wo man auch feststellt, dass in der tatsächlichen Welt sozusagen das eigentlich nicht vorkommt. Du kannst zum Beispiel nicht alles über irgendwas herausfinden. Irgendwie, wenn du einen Apfel hast, ist es nicht möglich, alles über den Apfel zu wissen. Selbst wenn du alles, was du herausfinden kannst, weißt, weißt du noch nicht alles über den Apfel. Ja. Und so weiter. Und gleichzeitig, wenn man dann solche Sachen sagt, wie, ich meine, das, da kommen wir auch wieder rein in Vorurteile und so weiter. Wenn man sagt, so alle Leute machen dies und das oder niemand macht dies und das, das stimmt auch eigentlich nie. Oh, richtig. Oder so gut wie nie. Das wäre jetzt natürlich blöd, wenn ich jetzt sagen würde, das stimmt nie, weil das dann ja selbst wieder ein Absolutismus wäre. Aber ja, ich meine, das kann man auch, dem kann man auch relativ leicht begegnen, indem man einfach die Aussagen qualifiziert und einfach sagt so, ja, meistens oder fast immer oder so, also immer die Möglichkeit mit einschließen, dass es auch Ausnahmen geben kann, dass man da auch nochmal kurz drauf hinweist, das macht halt dann auch einen besseren Eindruck als wie, ja. Ja, in gewisser Weise einen besseren Eindruck und auf diese Weise, wenn man das halt länger macht, glaube ich, dann stellt sich halt auch eine gewisse Veränderung im Denken ein. Wir haben ja eben schon gehabt, dass wir eigentlich von Kind auf gewisse sprachliche Strukturen und damit auch Denkstrukturen mitgekriegt haben, die vielleicht nicht so ganz passend sind für das Zurechtkommen in unserer heutigen Welt, besonders in der sich immer schneller verändernden Welt. Und ja. Ja, es läuft halt drauf hinaus, seinen Geist mehr oder weniger frei zu machen, ja, von dem, was uns Tag für Tag von allen Seiten, egal ob es Medien ist, Politik, Wirtschaft, ja, seinen Geist frei zu machen und ja, auf sein Gefühl, ne, auf sein Bauchgefühl, wenn man so sagen will, hören soll und nicht alles über einen Kamm zu scheren. Ja, und dadurch dann halt Vorurteile verursacht oder Intoleranz. Genau. Da Respektlosigkeit. Da einigermaßen reinpasst auch dieses das Werkzeug in Anführungszeichen namens etc. oder und so weiter. Und dass man halt sich einfach angewöhnt, dass man, wenn man irgendwelche Sachen auflistet, eigentlich schon so gut wie automatisch immer am Ende sagt und so weiter oder und ähnliche oder so weiter, weil man halt immer sich bewusst sein sollte, dass wenn man eine Auflistung von Faktoren oder so macht, dass man so gut wie nie die wirklich vollständig machen kann und dass man immer die Möglichkeit genau, noch spezifizieren da kann, sondern dass genau, dass da noch mehr ist als wie nur das, was man meint zu denken oder zu wissen. Gut. Jo, und dann kommen wir dann auch zum letzten der fünf Sprachdummheiten, die auch weiter, was dann auch ein bisschen überleitet zu dieser Sache mit der Erkenntnistheorie. Das ist die Identität, womit jetzt nicht unbedingt nur gemeint ist, Identität im Sinne, wie man das meistens benutzt, im Sinne von persönliche Identität, sondern halt diese Idee, dass man, dass es halt so eine absolute, also eine, also Identität könnte man so, wie man es in der, also wäre in dem Sinne definiert als absolute Gleichheit in jeglicher Hinsicht. So. Und das ist ja eigentlich relativ absurd, weil, also wenn du dir zum Beispiel vorstellst, ich nehme mal wieder einen Apfel als Beispiel, das kann man zum Beispiel, könnte man zum Beispiel ganz gut nehmen, wenn du einen Apfel aus der Küche holst und dir auf den Tisch legst und dann eine halbe Stunde später den Apfel isst, ist es eigentlich, und dann denkst du normalerweise, ja, das ist jetzt der gleiche Apfel oder derselbe Apfel wie vorher, aber eigentlich ist es, siehst du ja nur eine Abstraktion, die dein Geist zusammenzimmert aus dem, was deine Sinne wahrnehmen. Und der Apfel ist ja in ständiger Veränderung. Ich meine, das besonders offensichtlich wird es, wenn du den jetzt nicht nur eine halbe Stunde liegen lässt, sondern Tage oder sogar Wochen, dass er anfängt zu faulen, genau. Und so weiter. Und letztlich ist es auch, und wenn du nochmal... Also zumindest beim Apfel. Ja, ja, aber eigentlich... Oder halt bei so gut wie allen Dingen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Weil wenn du zum Beispiel auf die mikroskopische oder sogar submikroskopische Ebene schaust, da sind dann die Atome wirbeln durch die Gegend und so weiter. Da richtig. Nie, also selbst eine Sekunde später hat sich alles total verändert. Und das spielt halt, also das in der Sprache drückt sich das meistens aus mit dem Verb sein. Also okay. Ich bin, du bist, er ist und so weiter, dieses Verb. Mhm. Und man könnte tatsächlich versuchen, da gibt es zum Beispiel im Englischen, nennt sich das E-Prime, völlig auf das Verb sein zu verzichten und alles nur noch mit Hilfe von aktiven Verben und so weiter auszudrücken. Also, wobei halt man dann noch ein paar andere Sachen miterfasst, aber man hat schon mal das ist tatsächlich möglich. Du musst es einfach mal ein bisschen überlegen, ein bisschen ausprobieren, vielleicht anhand von ein paar Beispielen. Ich meine, oft behilft man sich dann zum Beispiel mit stellt da oder kann man betrachten als und so weiter. Um kein Gleichbleibensbild zu erzeugen von der Sache. Ja. Und darauf zu beharren, dass es so ist, wie es ist. Ja. Ja, ich will jetzt nicht zu sehr auf diesen Identitäts, auf dieses Identitätsdenken drauf eingehen, weil das ist ein umfangreiches Thema und das werde ich auch noch in den weiteren Workshop, also in den weiteren Veranstaltungen da näher darauf eingehen. Zum Beispiel die nächste Woche hat den Titel Identität und Bewusstsein. Und man könnte sogar behaupten, dass dieser Identitätsbegriff oder die Verneinung dieses Identitätsbegriffs ein zentraler Punkt ist in der allgemeinen Semantik, der sich durch alles durchzieht. Deswegen, das ist jetzt erstmal nur so als kleinen Anreiz sozusagen. Ich will jetzt, Leitfaden, ja, ich will jetzt gerne jetzt noch kurz ein paar Beispiele zeigen, ein paar Bilder, ein paar Grafiken, um ein bisschen auf die Erkenntnistheorie nochmal einzugehen, auf die Frage, wie, also Erkenntnistheorie oder Epistemologie beschäftigt sich halt damit, wie können wir als Menschen überhaupt zu Wissen gelangen und wie nehmen wir es auf und so weiter. Das ist ein philosophisches Teilgebiet. Letztlich ist es sozusagen die Grundlage von jeglichen philosophischen, also normalerweise, wenn man Philosophie studiert zum Beispiel, ist es eine der ersten Sachen, die man irgendwie da mitnimmt. Ja, aber ich zeige einfach mal ein paar Beispiele. Ich kopiere Links rein und dann kannst du dir die Bilder einmal anschauen. Okay. So, die Chance nutze ich nochmal, um Hallo zu sagen. Ich weiß nicht, ich bin früher rausgefallen. Servus Sven, servus Max. Ja, servus Sean. Oh. Servus. Ach, ihr kennt euch schon länger. Jo. Ja, wir machen das normalerweise zusammen hier schon seit Juni, glaube ich, Mats. Ja, kann sein. So, das unten, das Bild kennst du vielleicht schon, das ist meiner Meinung nach relativ bekannt. Ja. Worum es da halt geht, ist halt dieses, beziehungsweise beschreib mal, was du da... Was wir da sehen? Ja, direkt irgendwie David Stern? Ja, könnte man auch. Also es geht vor allem darum, um dieses... Na, das ist eine Illusion. Also ich sehe Kreise, aus denen ein Sektor fehlt jeweils, und ich sehe so Winkel drei, ne? Aber das Ganze erzeugt die Illusion von, du hast gesagt, so wie eine Art David-Stern, ja? Ja, genau. Es geht aber halt um dieses weiße Dreieck, was man da sieht, was ja eigentlich gar nicht da ist, sondern wie Jean schon sagte, eigentlich sind da so diese schwarzen Kreise, wo ein Segment fehlt und diese anderen Winkel. Richtig, und was den optischen Illusion eines David-Sterns hervorruft. Ne? Ja, da gibt es ja im Internet jede Menge Sachen. Ne? Wenn man zum Beispiel schnell die Augen auf und zu macht, gibt es auch verschiedene im Netz, zum Beispiel von Jesus oder so, ne, ist dann auch ein total verzerrtes Bild, und wenn man dann ganz schnell blinzelt, dann sieht man da zum Beispiel Jesus raus oder halt andere Dinge. Ja, ja, also wir fassen uns das zusammen, eigentlich ist da kein, ist ja, man nimmt halt dieses weiße Dreieck, was halt die anderen Sachen überdeckt war, weil das ist halt die Abstraktion, die wir von unserem Geist her da vornehmen. Und es ist interessant, dass selbst wenn man jetzt das erkennt, was eigentlich wirklich da ist, es gelingt einem nur immer ganz kurz, das weiße Dreieck nicht zu sehen, das kommt sofort wieder zum Vorschein. Genau. Hier sind noch mal ein paar weitere Beispiele, und ihr könnt euch das jetzt mal kurz angucken, und in der Zeit muss ich einmal kurz aufs Klo. Okay. Ja. Ja, das C, gell, mit der Kugel, das ist ja echt faszinierend, gell? Ja, das ist. Ja, da merkt man, oder denkt man zu merken, dass man da wirklich eine Kugel hat, ne? Die 3D-mäßig in dem Fall rund. Aber hast du, Sven, bei B und bei D, da habe ich überhaupt keinen Effekt. Ich versuche mal zu blinzeln, mal gucken, ob da irgendwas bei rumkommt. Nee. Bei A ist klar, da ist wieder das weiße Dreieck zu sehen, ne? Ja, aber bei B und bei D, da habe ich überhaupt Platz und Formen und sonst nichts, ja. Ja, also bei D hat man schon das Gefühl, ne, Loch Ness, Nessie, Schlange im Wasser. Das sollte irgendwie darstellen. Ah, so, jetzt wo du sagst, okay. Ja, jetzt, aber komischerweise wirkt das D bei mir überhaupt nicht. Also erst jetzt, weil du sagst, so eine Schlange, jetzt. Dann kann ich sehen, so eine Schlange, die hinter irgendeinem Horizont praktisch direkt reingeht. Genau, vor allem, wenn du dich fixierst zwischen Höcker und Schwanz oder Höcker und Kopf, ja, hast du das Gefühl, als... Oder wie eine Schlange, die im Wasser schwimmt oder so. Genau, wie so ein Loch Ness-Monster. Ja, aber durch den Schwarz-Weiß-Kontrast hast du das Gefühl, dass da halt doch... irgendwas Flüssiges ist. Beim B habe ich überhaupt keinen Effekt. Da weiß ich überhaupt nicht, was das, wo der Effekt da ist. Ich sehe da nur diese schwarzen Tropfen oder was das sein soll. Ja, also ich denke, das soll irgendwie so Schlange, also schlangenmäßig soll das was darstellen. Ich denke, aber, was man da sehen soll, oder was viele Leute da sehen, ist denke ich mal, eine Stange, eine weiße Stange in der Mitte, um die sich dieses schwarze Ding herumwickelt. Ach, stimmt, jetzt wo du sagst. Ja. Ja, jetzt und wo zwar, du sagst, kann ich mir das, aber ja, wirkt, genau. wirkt bei mir niedlich, muss ich sagen, das B. Ja. Nee, doch, also wenn du dich jetzt wirklich fest drauf fixierst, ja, und guckst dir den Kopf an, ja, und gehst dann vom Kopf oben aus, ja, dem schwarzen Kontrastbild nach, dann sieht es nicht so aus, als wäre da, würde sich eine Stange winden. Ja, und du darfst auch nicht direkt drauf gucken. Du musst irgendwie, ja, als würdest du so links, ja, leicht links rüber schauen. Dann. Also am stärksten und am klarsten wirkt für mich das C mit der Kugel. Das A als zweitstärkstes, das D kaum und das B überhaupt nicht, eigentlich. Erst nur nach. Mit viel Fantasie kann ich das nachempfinden, ja. Also bei A habe ich das Gefühl, als würde... Das A ist ja nochmal ein vereinfachtes Beispiel von dem, was wir eben schon hatten. Ja, wobei A sieht halt so aus, als würde eine Pyramide auf Säulen stehen, ja. Ah, das ist eine interessante Variante, die du da gerade sagst. Das heißt, du würdest von oben drauf schauen, oder? Genau, oder? Richtig. Auf die Idee muss der Wahrheit kommen. Ja, jetzt nochmal ein bisschen anderes Beispiel, was ich besonders mag. Es geht um dieses Bild dort. Du siehst du siehst diese Platte da unten und da sind zwei Felder beschriftet, eins mit A und eins mit B. Und die dazugehörige Frage ist jetzt, welches von den beiden Feldern ist heller? Welches von den beiden Feldern ist heller? A oder B, genau. Ja, würde man B. Würde man B sagen, richtig. Nur, ja. Wenn man das jetzt mal, ich mach mal die Auflösung dazu, da kommt nämlich was ganz Interessantes heraus, wenn man sich das mal genauer anschaut. Weil tatsächlich, wenn man nämlich vom reinen Farbwert der Felder geht, sind die beide gleich hell. Und der Eindruck, dass das B heller ist, entsteht halt durch diesen vermeintlichen Schatten, so dass wir das korrigieren gedanklich und sagen, ja, das ist im Schatten, aber in Wirklichkeit ist das ja heller und so weiter. Und in der Animation wird das halt nochmal in mehreren Schritten sozusagen, dass man das nachvollziehen kann. Wenn ich das ausgedruckt habe, benutze ich dann normalerweise immer ein zweites Blatt Papier, wo ich halt den gleichen Grauton draufgedruckt habe, so ein kleines Dings und in der Mitte mit dem Locher ein Loch reingemacht habe. Dann kann man das da drüber schieben und dann sieht man, dass bei beiden halt, dass, wenn man das da drüber schiebt mit dem Loch, dass dann da eine durchgängige graue Fläche entsteht. Und auf diese Weise kann man dann auch sehen, dass in Wirklichkeit die beiden Felder gleich hell sind. Gleich oder gleich dunkel halt. Das hätte ich jetzt auch gesagt, dass durch den 3D-Raumeffekt der Zender, der den Schatten wirft, wollte ich auch schon sagen, ja, dass die gleich hell bzw. dunkel sein können. Aber kam ich jetzt auch erst kurz darauf drauf, als du es gesagt hattest. Ja, ist nicht schlecht. Ja, dann noch ein letztes. Ja, noch ein letztes ist folgendes, dieser Neckarwürfel. Da sieht man dieses Drahtgittermodell eines Würfels. Und das Ganze ist ein sogenanntes Kippbild. Ihr könnt hoffentlich sowohl die eine Seite als vorne sehen, als auch die andere. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Arme geht es von rechts hinten so nach unten, nach vorne. Und das andere Mal geht es von unten praktisch nach vorne. Ja, das ist auch interessant, ja. Richtig, das Bild enthält halt wirklich... Ach doch, ja, ja, echt, genau. Also halt einmal als wird als wird der Würfel halt raus gucken, ne? Oder als würde er an der Wand hängen, ja, und einmal normal, als wäre er in einem Bild drin. Ja, ja, das ist jetzt wieder, du hast jetzt wieder auch deine eigene. Aber klar, das ist sowas kommt dann halt so. Also worauf ich mit diesen Dingen halt drauf hinaus will, ist halt, dass wir meistens glauben oder annehmen, dass wir die Welt so sehen, wie sie ist, was auch immer das heißen soll. Ja. Und sollte man eigentlich, also was ich halt damit sagen will, ist, dass wir niemals die Welt sehen, wie sie ist, sondern ja, das, was wir sozusagen zu sehen glauben, richtig, oder das, was wir wahrnehmen, genau, das existiert ja nur in unserem Kopf, und wie die Welt da draußen aussieht, das kann eigentlich keiner wirklich, genau, wissen. Und da geht erstmal ein Prozess durch, dass man wie soll ich sagen, erstmal abstrahiert, ne? Also man sieht etwas und daraus macht man dann etwas, oder daraus genau. Ja. Ja, oder ja, dass man es halt entsprechend erklärt, ne, so wie man es aufnimmt. Aber wenn du einen anderen fragen würdest, hier, ja, ne, was siehst du da jetzt? Ja, der dann wieder was ganz anderes sagt und die Dinge eigentlich nicht so sind, wie sie einem erscheinen auf den ersten Blick. Ja, und es hängt halt alles mit zusammen, indem man sich mit Sachen dann doch eine schlüssige Meinung zu etwas zu haben oder eine Aussage treffen zu können, wie man es dann halt sieht, ob das dann auch wieder richtig oder falsch ist, ne? Liegt alles im Auge des Betrachters. Okay. Oder? Ja. Ja, ja. Sicher, ja. Oder was sagst du, Matt? Ja, genau, so ungefähr habe ich das auch gemeint. Ja. Ja, und dass man sich halt nicht verschifft, ne, auf eine Meinung. Ja. Und dass man sagt, hier, so ist es und was andere mir erzählen wollen. Ja. Genau. Also oder dass alle, ne? Ja, das ist halt auch wieder entsprechend, wie es tagtäglich in unserem Leben abläuft, ja. Wie gesagt, ja, wenn wir uns nicht damit befassen, selbst damit befassen, auseinandersetzen mit den Sachen, ja, und uns entsprechend durch die Mainstream-Medien uns alles vorkauen lassen, ja, wir da keinen Einblick haben oder überhaupt keine Meinung haben können zu dem, weil wir uns nicht damit auseinandergesetzt haben. Ja, und deswegen nur weil eine Tung schreibt oder in den Nachrichten was kommt, ja, muss es noch lange nicht so sein. Ne? Von wegen, ja, als Beispiel alle Moslems sind Terroristen oder sowas, ne? Hm. Ja, aber ja, es ist halt nicht nur, was die Nachrichten sagen, sondern man muss auch selbst schauen. Also, ich meine, in dem Fall kann man halt, also, dass man halt schaut, nicht so und so ist es, also, dass man nicht das sagt, sondern eher sagt, also, mir scheint es so und so oder wie auch immer. Das ist ja, halt, du meinst es dann halt mit der Sprache entsprechend dann halt auch wieder ausdrückt. Ja, genau, dass man so eine gewisse, ja. Man könnte fast sagen, so eine gewisse Bescheidenheit auch in seiner Sprache immer mitschwingen lässt. Weil, wie gesagt, die Wahrheit, das gibt's halt irgendwie gar nicht. Das ist halt. Ja, liegt halt alles im Auge des Betrachters, ne? Beziehungsweise, ja, wir uns halt Meinungen und so weiter halt auch vordiktieren lassen, ne? Anstatt uns eine eigene Meinung zu bilden. Ja. Da euch diese optischen Sachen sehr gut gefallen haben, hier habe ich nochmal ein schönes Beispiel, ja. was ein Video allerdings ist. Ich poste das mal hier rein. Ich weiß nicht, ihr könnt das entweder mit dem Ton hören, da erklärt jemand was auf Englisch, oder ihr macht den Ton aus und ich erkläre das eben auf Deutsch. Also eben für den besten Effekt ist es halt, wenn ihr das auf Vollbild schaut. Es geht allerdings auch im kleinen Fenster. Aber ich poste es einfach mal rein. Ich war sehr erstaunt davon. Da sind halt auch die Tests, die Psychologen und so weiter machen, ne, um herauszufinden, hier, was von der Psyche her derjenige gepolt, ja, oder hat er so viel Fantasie, um entsprechend da zu sehen oder halt nicht sehen. Ja, und es gibt halt auch jede Menge im Netz Vorlagen. Ja, also bei mir funktioniert das nicht, gell? Was meinst du, dass du das Video nicht abspielen kannst, oder was? Nein, das Video kann ich abspielen, aber die gelben Dings, die verschwinden nicht, gell? Okay. Also du weißt schon, du sollst auf das Kreuz in der Mitte schauen und halt die Augen nicht bewegen, nur auf das schauen. Ja, ich weiß. Da bist du vielleicht immun oder so. Also bei mir ist das normalerweise so, also die bleiben dann natürlich nicht weg, also die tauchen dann meistens wieder auf, weil ich dann so. Ja, genau. Ja, jetzt hat es funktioniert. Ja, und das damit zusammen, wenn sich die Augen, die Pupillen auf einen Punkt fixieren, dann entsteht ein toter Winkel. Das ich glaube, damals auch in der Schule gemacht. Ja, aber das gemacht. Ist nicht der, du meinst diesen blinden Fleck, das ist das aber nicht in diesem Beispiel. Okay. Sondern das hat mit der Bewegung dieser blauen Kugel zu tun. Ach so, okay. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt sich von der Neurologie her erklärt, aber das ist nicht ein blinder Fleck in deinem Sehfeld. Das ist was nachdem die Informationen schon vom Auge weiter ins Sehzentrum gekommen sind, das passiert erst danach. Irgendwie ich weiß nicht genau, wie es funktioniert leider, aber es ist irgendwie durch die Bewegung, man denkt sich, dass es irgendwie sich wegbewegt hat oder so, ich weiß es nicht genau. Ich frage mich, Mats, inwieweit das vielleicht mit der Komplementärfarbe zu tun hat, blau-gelb, gell? Kann natürlich sein, ja. Weil interessant wäre zu wissen, ob das zum Beispiel, wenn die Quadrate weiß wären oder rot, ob das dann auch funktioniert, gell? Ich habe Folgendes nämlich mal probiert, wenn du nicht das Kreuz in der Mitte nimmst, sondern deinen Blick fixierst auf eins der gelben Quadrate, dann verschwindet nämlich auch das blaue Kreuz in der Mitte. Also bei mir zumindest. Okay. Also dann, das ist ja dann nicht die Komplementärfarbe. Und da klappt das aber auch. Ja. Ja, das Quadrat anvisier, dann verschwindet das linke Quadrat. Ja. Ja, das ist krass, ey. Ja, und wenn man sich das sich dann mal überlegt, mit was für einer Selbstsicherheit die meisten Menschen durch die Gegend gehen und meinen sie, das, was sie sehen, das ist das, was da draußen ist und sie haben Recht und immer Recht und dies und das. wird einem ja schon fast schlecht bei. Aber klar, das ist das, was wir, wie du vorhin schon sagtest, was wir von klein auf irgendwie von Anfang an mitgekriegt haben. Und das sind halt, es ist ja auch nicht die Schuld der Leute, sag ich jetzt mal so, ne? Aber gleichzeitig ist es. Ja, es ist aber wie bei. Ja, es ist wie bei allen. Also, wenn die Menschen sich halt nicht damit beschäftigen oder so und entsprechend Vorurteile aufbauen, weil sie meinen zu wissen, dass es so ist, wie es ist, ohne das Wissen, aufgrund, weil sie irgendwie eine vorgefestigte Meinung eingetrichtert bekommen haben. Und das ist das, was ich meine, dass wir halt von klein auf bestimmte Verhaltensweisen und so weiter antrainiert bekommen, ja, durch Schule und so weiter. Und halt durch unsere Eltern, die halt von ihren Eltern auch nicht anders dabei gebracht bekommen haben. Also bei mir jetzt zum Beispiel nicht, ja. Zumindest nicht. Ja, bei den Menschen, die halt draußen rumlaufen und sagen, ja, es ist so, wie es uns gesagt wird und alles andere juckt mich nicht, ja. Oder sagen halt, ja, selbst, ne, wir als gutes Beispiel, das halt auch zeigt, ja, dass selbst wenn wir was sehen, ja, dass es nicht so ist, wie es ist, sondern dass es im Auge des Betrachters liegt. Und man deswegen nicht hergehen kann und seine festgelegte Meinung einem aufdrückt oder sogar fordiert. Ja. Ja, und deswegen finde ich es halt relativ wichtig, diese Sachen damit sich zu beschäftigen, ja, und seinen Horizont zu erweitern, seinen Geist. Genau, und ich finde, finde ich, jedes Kind sollte das in der Schule schon mitbekommen, in der Grundschule sollte schon anfangen, also besonders in der heutigen, immer sich schneller verändernden Welt und so weiter. Ja, es ist wirklich sehr gut, ja, hast du wirklich gut ausgearbeitet, Mats. Naja, gut, danke, dass du mir das so sagst, weil ich war sehr unzufrieden mit dem, wie das heute hier gelaufen ist, aber ich meine, dadurch lernt man auch, ich hoffe, dass es jetzt im Camp ein bisschen besser läuft. Ja. Nee, auf jeden Fall nee, also das, was du hier zusammengetragen hast, wie gesagt, hast gute Arbeit geleistet und für jemanden, der halt ja, so unterwegs ist, dass er sagt hier, das ist alles so und so, ne? Wie er meint, dass es zu sein hat, ja, oder wie ihm das halt propagandistisch eingetrichtert wurde, zu lernen, das nicht so und einem vielleicht so dadurch die Augen zu öffnen, ne? Und ja, das hast du sehr gut gemacht, doch. Na gut, danke. Ich habe halt ständig den Faden zwischendurch verloren und so und also das. Ja, wie gesagt, bei was Neuem ist man halt aufgeregt. Passt schon. Also wenn du das mehrmals gemacht hast oder ja, Menschen versuchst, dahingehend zu schulen, ja, dann kriegst du da auch Routine rein und wirst auch lockerer und. Ja, und deswegen mache ich das ja auch hier in Teamspeak als Training sozusagen dann tatsächliche oder vor Ort. Was auch immer schwieriger ist, wenn man das Publikum direkt sieht, ne? Ja, das stimmt schon. Ja, vor allem, wenn dann halt auch mehrere Leute da sind, aber wie gesagt, es war wunderbar, wie du es zusammengefasst hast, von Anfang an, klasse. Ja. Die Sache ist halt nur, meiner Meinung nach, selbst wenn du den Menschen draußen sagst, ja, so wie damals, ja, die Erde ist rund, Und in den Köpfen der Menschen, ja. Das ist aber trotzdem für sie eine Scheibe. Ja, ja, viele wollen halt von ihrer Meinung nicht abgebracht werden oder eine andere Sichtweise. Sie beharren auf ihren Standpunkt und das sieht sie auch, keine Ahnung, oder das merke halt auch in Diskussionen oder sonst wie, ja, und versuchst, selbst wenn du versuchst, auf einer vernünftigen darüber zu reden. Ja. Zieht jeder sein Ding durch und meint, im Recht zu sein. Ja, ja, ich würde halt sagen, hier, keiner kann sich als immun irgendwie behaupten dafür, und das ist halt einfach eine ständige. Richtig. Man muss sich immer wieder selbst auch zurückpfeifen, sage ich jetzt mal so, was solche Dinge angeht. Und darum geht es auch einfach so eine gewisse Grundaufklärung zu haben. Es muss sich ja nicht jeder so intensiv beschäftigen, wie ich das zum Beispiel mache mit dem Thema, aber so eine gewisse Grund, deswegen mache ich ja zum Beispiel diesen Workshop, so ein gewisses Grundwissen oder so eine, so zumindest das Grundgefühl vielleicht dafür zu bekommen, finde ich, ist sehr wichtig und ist auch meiner Meinung nach hilfreich für jeden, egal was er tut und so weiter. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt, ja, benutzen oder wie auch immer. Ja, es ist aber es ist trotzdem kein Problem, ja, oder keine große Sache, dem Menschen zu sagen, hier, du denkst oder meinst zu glauben, ja, aufgrund deines Gefühls, deines gesunden Menschenverstands, dass die Dinge da draußen nicht so sind, wie sie sind. Und eigentlich im Grunde jeder da draußen weiß, dass in irgendeiner Weise was falsch läuft. Ja, wir haben konstant jährlich steigende psychische, psychosomatische Probleme, ja, in allen Bereichen. Und jeder weiß, dass das Leben, das wir führen, ein kaputtes Leben ist, ja. Und im tiefsten Inneren weiß eigentlich jeder draußen, dass das, was wir im Moment haben, ja, und auch leben, dass das ist, was uns unser gesunder Menschenverstand sagt, ja. Die Menschen werden mehr und mehr abhängig, ja, von allen möglichen Dingen. Ja, ich hab's an meinem Vater zum Beispiel selbst schmerzhaft leben müssen, weil er alkoholkrank war und nicht mit dem Leben klarkam, wie es da draußen halt zugeht. Und ja, jeder versucht, damit er einigermaßen leben kann, ja, versucht er sich Tag für Tag irgendeinen Bullshit reinzuziehen. Sei es denn abends, um dann Stress abzubauen oder sonst wie. Und es gibt hier ein gutes Ziel, was ich gerade mal auspacken würde, und zwar wo haben wir es? Es ist kein Zeichen Gesundheit, an eine zutiefst kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein, ja. Und es ist genau das, was uns täglich da draußen begegnet. Uns wird von klein auf beigebracht, ja, uns in der Ellenbogengesellschaft zu dominieren, auseinanderzusetzen. Uns wird weisgemacht, dass uns, ja, wenn wir nicht in allem der Beste sind und so weiter, untergehen. Ja, aber untergehen tun wir, selbst wenn wir Erfolg haben da draußen, so oder so. Ja, egal, aufgrund des Drucks, den wir uns aussetzen, in dieser Gesellschaft, in diesem System was zu erreichen. Und ja, dass das auf Dauer nicht gut geht oder dass wir ja wie im Buddhismus, ja, wo es heißt, alles, was du machst, kriegst du auch irgendwann wieder zurück, du nimmst Karma, ja. Kann man dran glauben oder nicht, aber es ist so. Und ja, das über Jahrhunderte, wir haben gesehen, vor 70 Jahren, was unsere Eltern und Großeltern durchgemacht haben, wo wir heute jetzt schon wieder stehen. Und auch davor, dass wir einfach lernresistent sind gegenüber dem, was wir in unserer Geschichte schon erlebt haben. Ja, und deswegen, es kann halt nicht gut gehen, dass, wenn wir über mehrere Jahrhunderte das 1/6 der Weltbevölkerung auf Kosten von 5/6 der Weltbevölkerung seinen Wohlstand nährt, werden wir das irgendwann entsprechend zurückbekommen. Aber die Menschen da draußen wollen es halt nicht einsehen oder nicht wahrhaben. Und bis auf ein paar kleine, die versuchen, diese Mauer zu durchbrechen oder Widerstand zu leisten gegenüber dem, für sich selbst, vielleicht auch die Nachkommen, die noch werden, keine Ahnung, versuchen diese Mauer durchzubrechen, ne? Und ob es uns gelingt, ist halt eine andere Frage. Das, was wir hier durch Zeitgeist und viele andere Bewegungen jedes Mal versuchen, ist, man sagt zwar, man aufhört zu kämpfen, wenn man aufhört zu kämpfen, ist es vorbei, also, oder ist es zu Ende, aber ja, das Widerstand der Form, den wir hatten, egal ob es Kriege sind oder sonst irgendwas, macht keinen Sinn, aufgrund, weil wir halt einfach nicht aus den Sachen lernen, die wir schon in der Vergangenheit oft gemacht und vollzogen haben. Und wenn die Menschen da draußen nicht von selbst klarkommen, wie jetzt zum Beispiel, dann wird es immer so weitergehen. Für mich stellt sich da die Frage, wie es dir persönlich geht. Du redest von den Menschen da draußen, das ist alles so ein bisschen allgemein formuliert. Interessanter wäre es für mich, wenn du erzählst von deinem privaten Leben und deinen privaten Erfahrungen, dass die Welt ein Chaos ist, das wissen wir sowieso. Ja, das war, darüber bin ich schon bewusst, dass ich hier bei Zeitgeist und so weiter oder die Menschen, die jetzt sich der Occupy-Bewegung anschließen angeschlossen haben, dass die soweit darüber mehr oder weniger im Klaren sind, was da draußen vor sich geht, oder meinen zu wissen, was vor sich geht. Es geht halt eher um die Menschen, die halt entweder nicht wissen wollen, was da draußen vor sich geht, oder die halt noch nicht wissen, was Sache ist. Ne? Ja, ich meine, was man dabei halt Man sollte auf der Hut sein, finde ich, wenn man sowas sagt, dass man auch sich selbst nicht aus dem Auge verliert. Vielleicht das ist das auch, was Jean sagen wollte damit. Wenn du immer davon sprichst, dass die Leute meinen zu wissen und dies und das, dass du nicht verfällst in dieses Denken, aber ich weiß es. So. Ja. Sondern dass man sich immer bewusst bleibt, nee, auch das weiß ich eigentlich nicht. Ich habe vielleicht so und so viel gute Vermutungen oder ich habe die und die Daten, auf die ich mich stütze und weshalb ich glaube, dass es plausibel ist und so weiter und so fort. Aber dass man immer die Möglichkeit stehen lässt, dass man auch falsch liegen könnte, ne? Ja, natürlich. Also das Wissen, was ich mir die letzten Jahre geeignet habe, ja, sind halt auch durch Bild- und Textmaterial zusammengetragen von Menschen, die das halt dokumentiert haben, ja, und wo ich mich drauf verlassen muss, mehr oder weniger genauso, wie es halt Tag für Tag in den Mainstream-Medien gesagt wird, ne, und damit halt Meinungen gebildet werden. Ja, wo man sagt, hier, darauf verlasse ich mich jetzt, ja, und darauf verlasse ich mich jetzt und das ist so, ne, wie es mir halt vorgesetzt wird, ist so, wenn dann nicht selbst, wie du sagst, wenn man live dabei ist, ja, kann es einem anders scheinen, als wie es doch im Endeffekt ist. Ne? Ja, aber das, was da draußen vor sich geht, ne, da hat der gesunde Menschenverstand schon, dass ja, da irgendwas im Argen liegt. Und dass man sich da eigentlich mit auseinandersetzen sollte, um zu hinterfragen, was stimmt denn da draußen nicht. Wie gesagt, Statistiken und so weiter zeigen es, ja. Wobei das auch wieder Quellen sind, ne, die zusammengetragen werden. Aber wie gesagt, es ist mehr oder weniger deine Intuition, dein Bauchgefühl, was dir sagt. Ja, da stimmt was nicht. Und meiner Meinung nach, ja, tun es viel zu wenig, ja, durch den Konsum, den wir haben, ja, und durch die tagtägliche Verdummung durch die Medien werden wir davon abgelenkt. Gezielt abgelenkt, um uns mit entsprechenden Dingen nicht zu befassen. Und uns wird dann noch weiß gemacht, dass wir halt das so und so zu sehen haben und dass eine Seite mit der anderen Seite ausgespielt wird, ja. Wie ich vorhin als Beispiel nannte, Arm gegen Reich, Christen gegen Moslems, Schwarz gegen Weiß, um nur einige Beispiele zu nennen, ja. Und dass uns künstlich halt weit gemacht wird, hier so und so hat es zu sein und da die eine Seite, die andere Seite und jetzt, damit wir unsere Ruhe haben, beschäftigt euch miteinander. Ja. In dem Fall meinetwegen auch, schlagt euch die Köpfe ein. Ja. Ja, ich wollte dich jetzt ungern unterbrechen, deswegen habe ich das jetzt einfach mal, du hast da ganz interessant jetzt auseinandergesetzt. Ja, ich werde jetzt auch so langsam wieder gehen. Okay. Ich muss auch wieder ins Camp. Aber war schön, dass wenigstens einer da war und dann hinterher Jean auch wieder, auch schön, dich wieder zu sehen, zu sprechen. Ich werde jetzt auch noch ein paar Minuten hier sein, aber Mats, vielleicht kannst du die auch mal beenden und kurz dann Bericht über das Camp.